Zweitens, der Kampf der Salier um die Vollgewalt des Kaisertums. Untertitel: Die Königswahl von Kamba, Konrad und Herzog Ernst von Schwaben, die Erwerbung Burgunds, Polenkrieg, die Ministerialgesetze, Aribert von Mailand, siegreiche Grenzkämpfe, Heinrichs des Dritten Gottesfriedenspolitik, der Kaiser als Haupt der Christenheit, deutsche Päpste in Rom, die große Fürstenverschwörung, der Papst bei dem sterbenden Kaiser, Agnes, die schlechte Mutter und schlechte Regentin, Anno von Köln und Adalbert von Bremen, Heinrich mündig erklärt, Niederwerfung des großen Sachsenaufstandes, der Kampf um die Investitur, Heinrich geht nach Canossa, der Kampf um die Krone, Rachezug gegen Rom, Gregors Flucht und Ende, Friedenspolitik Heinrichs, der Abfall der Söhne, Heinrichs letzte Prüfung und Tod, der letzte Salier, Heerzug nach Italien, wie der Kaiser mit dem Papste verfährt, Erhebung in Deutschland, die Güter der Mathilde, das Wormser Konkordat, Feldzug gegen die Franzosen und Tod des letzten Saliers. Zu Kamba am Rhein, einem Dorfe zwischen dem Gebiet von Worms und Mainz, treten die deutschen Stämme zur Königswahl zusammen. Die Sachsen fehlen. Kaiser Heinrich hat noch auf seinem Sterbebett Konrad, den Urenkel Ottos des Großen, Sohn seiner Tochter Liutgard und des Frankenherzogs Konrad, zum Nachfolger empfohlen. Aribo tritt für ihn ein, er weiß, dass dieser Konrad weltlich eingestellt ist. Die Cluniazenser wünschen die Wahl eines jüngeren Konrad, auch eines Urenkels Ottos. Aber der Ältere bringt es zu Wege, den Jüngeren zum Verzicht zu bewegen. Er wird nun gewählt und die Kaiserwitwe Kunigunde überreicht ihm die von ihr gehüteten Insignien. Auf seinem Umritt um das Reich holt sich Konrad II. 1024 bis 1039 die schuldigen Huldigungen und der König sitzt nun fest im Sattel. Das ist gut, denn bald meldet sich die erste Fronde. Konrad der Jüngere und des Kaisers Stiefsohn Herzog Ernst von Schwaben, die Herzöge von Lothringen und Odo von Champagne verbünden sich gegen ihn. Sie alle sind erbost, weil der König die seinem Vorgänger zugestandenen Rechte auf Burgund als Reichsrechte auch für sich in Anspruch nimmt, während Konrad der Jüngere und Herzog Ernst als Verwandte des Königs Rudolf von Burgund nähere Ansprüche zu haben glauben. Ernsts Mutter Gisela ist eine Nichte des kinderlosen Burgunders. Der König wird rasch mit den Verschwörern fertig. Zuerst geht er auf die Lothringer los, da sich auch Frankreich dem Bunde angeschlossen. Der Herzog von Niederlothringen fällt von der Verschwörung ab, die, wenig in sich gefestigt, nun rasch zerfällt. Der König gibt an Herzog Ernst die Abtei Kempten, um ihn für den Verlust Burgunds zu entschädigen, aber das Verhältnis zwischen den beiden wird nicht vertrauensvoll. Der Herzog muss den Stiefvater nun auf dem nun gleich unternommenen Romzug begleiten. Denn schon in Konstanz, bei der Regelung der burgundischen Angelegenheit, ist der Abgesandte Italiens erschienen, der mächtige Erzbischof Aribert von Mailand. Er braucht Konrads Hilfe, weil ihm der lombardische Adel über den Kopf wächst. Der König empfindet selbst die Notwendigkeit, im Süden wieder Ordnung zu machen, haben doch die Einwohner von Pavia die Königspfalz in Trümmer gelegt. Nicht ein Deutchen seines Rechtes will der harte Konrad aus der Hand geben. Vor dem Aufbruch nach Italien bestimmt er seinen erst 8-jährigen Sohn Heinrich zum Nachfolger. Von einer Wahl ist keine Rede. Das Königtum sitzt wieder fest im Sattel, die Ära Ottos des Dritten ist überwunden. Von Augsburg bricht Konrad im Frühjahr 1026 auf. Er hat es aber nicht eilig. Unterwegs regelt er die Verhältnisse zu beiden Seiten des Brennerpasses, der in einer Höhe von nur 1370 Metern den Norden mit dem Süden verknüpft. Konrad verleiht dem Bischof von Brixen die wichtige Grafschaft Eisackgau, die sich auch nördlich des Passes bis ins Unterinntal und Zillertal ausdehnt. Dem Bischof von Trient aber überträgt er die Grafschaft Bozen und Winschgau. In Mailand lässt sich Konrad durch Aribo zum König der Langobarden krönen. Pavia muss die Ungnade fühlen. Der König verzeiht nicht gerne und nicht bald. Das wird auch der zu neuem Abfall bereite Herzog Ernst in seinem Gefolge zu spüren bekommen. Über Ravenna zieht Konrad gleich nach Unteritalien. Er kommt in die ewige Stadt erst, als er die süditalienischen Verhältnisse bereits kennt. Am Aterno kehrt er nach Oberitalien um, da die Jahreszeit zu weit fortgeschritten ist. Hier bändigt er den übermütigen Adel und erobert die Stadt des trotzigen Markgrafen von Ivrea. Im Frühjahr aber geht es nach Rom, wobei er unterwegs mit dem Markgrafen von Tuscien wirksam abrechnet und auch dem trotzigen mittelitalienischen Adel zeigt, wer der Herr ist. So kommt er als Gebieter Italiens nach Rom und ist darum auch der Herr des Papstes. Mit diesem, der als Angehöriger des Tusculaner-Hauses recht weltlich gestimmt ist, ist gut arbeiten. Am 26. März wird Konrad mit seiner Gemahlin von Johann dem 19. in Gegenwart des Königs von Burgund und König Canutz des Großen von Dänemark gekrönt. Der Burgunder ist durch die Einnahme des nahe seinem Reich gelegenen Ivrea gefügig geworden. Nach der Krönung erscheint der Gallier in Kampanien und in Benevent. Seine Oberhoheit wird anerkannt. Der Kaiser muss aber rasch wieder nach Deutschland zurück, denn neuerdings steht der unverträgliche Herzog Ernst im Mittelpunkt einer Verschwörung. Wieder die Lothringer. Auch Konrad, dazu Graf Welf II. Von Ravensburg. Aber dem Herzog Ernst verweigern seine Mannen die Heeresfolge gegen den Kaiser. Er und der Welfe müssen sich beugen, auch Konrads und der Lothringer Erhebung wird gedämpft. Herzog Ernst wird auf der Burg Giebichenstein in Haft gehalten. Wenn er umkehren will, ist es höchste Zeit. Wehe ihm, wenn er nochmals den Weg des rachsüchtigen Stiefvaters kreuzt. Die Mutter, früher die Vermittlerin, wird ihn dann nicht mehr retten können. Das Ansehen des saalischen Kaisers wächst von Monat zu Monat. Der Burgunder macht der Reichsoberherrlichkeit keine Schwierigkeiten mehr. 1027 empfängt er zu Basel sein eigenes Land als Lehen des Deutschen Reiches auf Lebenszeit. Als er 5 Jahre später stirbt, kann sich Konrad auf einem Reichstag von Peterlingen zum König von Burgund krönen. Italien ist nun vom Reich umklammert. Alle Bergpässe von der Adria bis zum Tyrrhenischen Meer sind nun in deutscher Hand und der Kaiser bedarf für den Alpenübergang nicht mehr der Herzöge von Bayern und Schwaben. Deutschland ist nun wirklich das Mittelreich. Solange es den burgundischen Riegel beherrscht, bleibt Frankreich auf die atlantische Seite beschränkt und ist, gemessen an der Macht des Kaisers, der arme König, wie ihn Walter gelegentlich nennt. Was bedeutet aber nun neben Konrad noch der trotzige Ernst? Die Stunde kommt, wo der Kaiser selbst die Frage auf Biegen und Brechen aufrollt. Durch die Fürsprache seiner Mutter, 1028 von Giebichenstein freigekommen, wird er in Ingelheim vor das unerbittliche Entweder-Oder gestellt. Vollstreckt er persönlich die Acht an dem streitbaren Grafen des Thurgau, Werner von Kiburg, der sich nicht unterworfen hat und trotz Acht und Aberacht weiterkämpft, dann soll er Schwaben zurückerhalten. Ernst aber ist des verfolgten Freund geblieben und versagt sich dem Kaiser. Nun geht er selbst als Geächteter vom Hofe, von der Kirche gebannt. Mit seinem Freunde und einem kleinen Gefolge fristet er im unwegsamsten Teile des Schwarzwalds ein Leben der Fehde. Der Falkenstein ist sein Schlupfwinkel.